Vor einem Kasernenblock des mehrere Hektar großen Geländes tummeln sich zwei Dutzend junge Frauen und Männer. Um die 20 Jahre alt, Boots, Armeehosen, dazu schwarze T-Shirts. Sie diskutieren, machen dabei Bewegungen ins Leere. Langsame Drehungen, andere strecken plötzlich die Arme nach vorn. Sie gehören zu den insgesamt 170 Zivilisten, die seit knapp zwei Wochen im Militärcamp ausgebildet werden. Heute ist ihr letzter Tag, die praktische Abschlussprüfung. Ein Gendarme der Garde Républicaine kommt herüber. Mathieu, 1,90 Meter, Camouflage-Uniform, das Käppi leicht schräg. Hallo, ich komme aus Straßburg, bin 7 Jahre bei der Gendarmerie. Der Presseoffizier hat ihn geschickt. Journalisten dürfen auf dem Militärgelände nicht unbeaufsichtigt herumspazieren. Auf geht's zu den Gebäuden, vor denen die Prüfungen stattfinden, ein paar hundert Meter entfernt. Verkehrskontrolle und Verhaftung stehen auf dem Programm, erklärt der Gendarme unterwegs. Haben sie die Prüfung bestanden, sind die frisch gebackenen Reservisten sofort einsatzbereit. An der Seite professioneller Gendarmen. In einem Radius von ungefähr 60 Kilometer von da, wo sie leben. Und dort können sie dann eingesetzt werden nach Bedarf. Keine große Einsätze, es ist eher für den Alltag. Natürlich tragen Reservisten im Dienst auch eine Waffe. Wie man die benutzt, das haben sie ebenfalls hier gelernt, versichert der Gendarme. Zwischen den flachen Gebäuden sind überall kleine Trupps unterwegs, angeführt von Gendarmen mit Stift und Kladde. Sie prüfen die Aspiranten paarweise. An einer Hausecke bereiten sich Chloe und Stephanie vor. Die beiden jungen Frauen ziehen ihre automatischen Pistolen aus dem Schulterholster, halten den Lauf in ein senkrechtes Eisenrohr mit Betonfuß, drücken ab. Alles okay, keine scharfe Munition in den Pistolen. Ihr Prüfer stellt die Aufgabe. Es geht um einen Einbruch. Einer der Täter sitzt im Auto auf der anderen Seite des Gebäudes. Chloe und Stephanie sollen den potenziell bewaffneten Verbrecher festnehmen. Die Pistole im Anschlag pirschen die beiden Mädchen los, dicht an der Hauswand entlang. Entgegengesetzte Richtung, schnauzt der Prüfer. Hektisch drehen die Mädchen um. Ein paar Kameraden schauen aus der Entfernung zu. Sie haben die Prüfung schon bestanden. Mulmig ist ihnen trotzdem. Ich finde, zwei Wochen Ausbildung sind zu wenig. Schon allein wegen der Waffen. Schießen lernen, mit Waffen umgehen, dafür reicht die Zeit nicht aus. Sie hatten nur einen Tag Ausbildung an der Waffe, erzählen sie. 60 Schuss für jeden. Ein Kamerad mit zartem Teenager-Gesicht hält dagegen. Lange ausbilden ist nicht drin, sagt er. Der Staat braucht unbedingt Verstärkung im Kampf gegen den Terror. Die anderen nicken. Deswegen haben sie sich schließlich gemeldet, gleich nach dem Attentat in Nizza. Es ist ja schön und gut, ein paar Kerzen aufzustellen, aber das reicht nicht. Da muss man richtig ran. Die zwei jungen Frauen, auf Schritt und Tritt von ihren Prüfern beobachtet, haben sich inzwischen ans Auto geschlichen. Beide Hände um die Waffe geklammert, hält Chloe den Verdächtigen in Schach. Stephanie befiehlt ihm, mit den Händen hinterm Kopf auszusteigen. Dann schubst sie den Mann mit Wucht gegen das Fahrzeug, legt ihm Handschellen an, filzt. Okay, relâche. Der Prüfer verzieht das Gesicht. Stephanie steht dauernd in der Schusslinie ihrer Partnerin, hat den Täter nicht richtig unter Kontrolle. Zu viele Fehler, um durch die Prüfung zu kommen. Die junge Frau lässt den Kopf hängen. Sie ist nicht die Einzige, die auf der Strecke bleibt, kommentiert Mathieu, die Arme in den Hüften. Hier ist es noch Zeit zu sagen, nein, Entschuldigung, es klappt nicht. Wir brauchen Leute, wo man auch aufzählen kann, sollte es hart werden. Reservisten wie Chloe, die alles richtig macht und besteht. Sie gehört zu den Besten der Truppe, loben die Gendarmen. Die Kindergärtnerin und Mutter eines kleinen Jungen strahlt. Am liebsten würde sie sofort ihre Familie anrufen. Sie schluckt gerührt. Die sind sehr, sehr stolz auf mich. In meiner Familie sind alle sehr patriotisch. Frankreich, das ist unser Land. Es ist wichtig, das Vaterland zu verteidigen. Ich denke auch an mein kleines Kind, an die Zukunft der neuen Generation in einer Welt, die immer unsicherer wird. Alignez-vous! Da,